SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Ist es nicht ein fantastisch früher sommerlicher Abend? Ich bin bis vor 5 Minuten noch ein bisschen vom Studio rumgegangen in der Sonne und habe es jetzt chillt. Fantastisch, oder? Somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist SRF Virus. Ich bin der Bandlix, völlig entspannt. Und ich habe richtig, richtig gute Sounds mitgebracht. Heute frei nach dem Thema Liquid Times. Das ist einerseits mal das Thema von der heutigen Episode Mantlix Electronic. Und dann ist noch die kommende EP von 2 Newcomer aus Amsterdam namens Haminal. Unglaublich. Also, wo ich diese Woche das Demo gehört habe, ich gefunden, okay, 5 Tracks ist ein sehr arg viel mit den verschiedenen Remixes, aber jeder Track für sich sitzt. Und wer sind die 2? Gut, so im Progressive House und Melodic Techno-Sektor sind sie schon länger bekannt, allerdings jetzt eben mit der kommenden Scheibe wird es auch so Techno-Jünger können sich dafür begeistern. Die ganze EP heute jetzt oben als mein Featured Act von der Woche anfangen. Wie immer mit einer Scheibe von Massioplex bzw. von seinem Label LM Audium. Ist ja fast ein Klassiker, oder? 3 Jahre ist alt, Fire Root ist das mit Satisfaction. Schön reise ich mit. Viel Spaß. Still full of reactions, reactions. Sunshine. Label kannst du einfach wirklich taub kaufen. Es ist wirklich unfassbar. Ein Juno Nadeep, der House-Ableger oder eben das House-Label von den britischen Superstars, nämlich Above und Beyond. Und gerade was sie an Newcomer haben, einmal ein Release auf Juno Nadeep, überall bespucht und kannst überall deine Tracks remixen und produzieren lassen. Das ist wirklich unglaublich. Einer, der das genau gemacht hat, ist ja neben Jota auch der Mod. Und der Mod hat eine neue Scheibe, die zeigt dir gerade das Nächste, und zwar auf dem Label Kindisch. Sehr, sehr feine, sehr subtile, naja, sagen wir mal so Trance-House-Platten, oder? Zieh es dir einfach rein. Thank you. so ein bisschen holländische Angelegenheit in der Sendung werden. Wenn du erst gerade eingeschaltet hast, herzlich willkommen. Los ist es Revieros bei der Mentlix und zuständig die nächsten gut noch 2,5 Stunden für das Elektronische hier auf dem Sender. Vorher haben wir einen Mod gehabt, ebenfalls ein Holländer, jetzt ein Fressel. Das ist ein Typ, der kommt so viel ich weiß vom Paul Hazendonk, sein Label Manuel. So sage ich es richtig. Das ist eben seine Comedy-Schieb und heisst sie Mundiver. Started After 6 AM. Es sei denn, es ist wirklich ein sehr, sehr guter Underground-Club, der das vertreibt. Acid House, naja, immer noch mit unter einer von den, sagen wir mal, undergroundigsten Techno-Spielarten. Aber besonders geil finde ich sie ja, wenn sie ein bisschen Transit herkommen. Und da haben wir eben vom New Yorker-Label namens Iconic, der Volkan Ehrmann, kommt dann nächstes aus Reise durch die Paranoia. Und Hintergrundinfos zu der heutigen Show Mentlix Electronic, frei nach dem Thema Liquid Times, findest du auf srf.ch/mentlix. Geh nach der Sendung, weisst du, du Podcast, Playlist und alles, was du brauchst. Auf ein hoffentlich langes, wildes und sonniges Wochenende. Juhu! deutsche Techno-Gott. Gabriel Ananda hat vor 2 Jahren ein Label gegründet und jetzt war es Soul Full Techno. Alle sind ein bisschen irritiert gewesen, weil das war gerade zu der Peak gewesen, wo Deep House schon ein bisschen am Abflauen gewesen und langsam sind so die ganzen Nina Kravitz sehr starke Techno-Geschichten gekommen und dann kommt eben Gabriel Ananda oder auch zum Beispiel ein Oliver Kolecki und füllt einfach wirklich so eine sehr melodische Techno machen, wo wir jetzt auch kurzerhand als Melodic Techno betitelt hat. Naja gut, Six Miss Will. Auf jeden Fall Gabriel Ananda mit seinem Label hier mit Mon am Start und der Track heisst Abhon. We'll be right back. Amsterdam erreichen, nämlich mit Jominal. Die haben eine EP am Start, ich glaube, sie kommt in 2-3 Wochen raus, namens Liquid Times. Und das ist gerade der Titeltrack davon. 3 weitere werden folgen und das ist für mich wirklich so die EP vom Monat. Hintergrundinfos zu diesen beiden Jungs bekommst du auf srf.ch/mentlix. Gerade nach der Sendung gibt es Playlisten dazu und vor nach der Sendung bekommst du dann auch die heutige Sendung als Podcast zum gratis Downloaden. srf.ch/mentlix. Auf iTunes gibt es auch einen Download und selbstverständlich auch auf der SRF Virus App. Schönes Wochenende. Untergangssound, oder? Und das Wetter sieht eigentlich so, naja, okay, bis in die Südschweiz relativ gut aus. Hey, weißt du eigentlich, was morgen jetzt oben in Zürich abgeht? John Degui, juhu, Bedrock. Und wo natürlich im Hive Club ist wirklich allerhöchste Zeit geworden. Aber John Degui wird einer von den, naja, ich finde ihn einer von den besten DJs weltweit. Der baut auf, der hat einen Soundgeschmack Lichtjahre vor allen anderen. Und das macht man so erfolgreich. John Degui, morgens oben im Hive. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen. Und für das haben meine Rubrik Club Selections. Und die bekommst du kurz nach der 9. Das ist Haminel mit Imperfect Harmony. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Renaissance ist im Moment so absolut auf dem Peak. Na ja gut, man weiß nicht, wie weit es noch rübergeht, aber es sieht ganz danach aus, als ob das vor allem auch junge, noch unbekannte Musiker wie zum Beispiel Dmitri Molosch, gut, als regelmäßiger Zuhörer von mir, wirst du den Namen natürlich bestens kennen, aber so im Großen und Ganzen ist es halt doch noch ein Geheimtipp. Aber es kommen auch sehr bekannte Acts raus, oder zurück mit neuen Tracks, die vielleicht so ihre Peak von der Karriere so vor 15 Jahren haben. Und wenn die jetzt fragen, so, zählen wir mal so aus dem FF 10 englische DJs oder deutsche DJs auf. Ich bin sicher, das kriegst du zusammen. Aber wie sieht es aus? Italienische DJs? Kommen wir jetzt nicht mit Gigi D'Agostino. Nein, wir haben natürlich den Alex Neri, der sehr, sehr populär ist. Dann der Joe T. Vanelli, der Francesco Farfa, wobei der ja eigentlich ursprünglich ein Spanier ist, aber schon 40 Jahre in Mailand lebt. Und dann haben wir den hier. Und das ist der Andrea Gassino. Und da haben wir schon damals auf Soak Records unter Vertrag gehabt. Und da hat ein paar wirklich so anfangs null Jahre ein paar ganz große Haushymnen geschrieben. So, das ist neu für ihn und das heisst Mariscal. Come on. 99 Ways. Eine brandneue Scheibe von Alex Kaspersky auf dem altehrwürdigen, nein, kannst du als ikonenhaft bezeichnen, nämlich auf dem Label Global Underground. Das ist die Compilation-Reihe, die so, sagen wir mal, Mitte bis Ende 90er Jahre sehr dominant gewesen für elektronische Musik aus Großbritannien. aus Los Angeles. Produziert hat das ein Typ namens Epstein. Das Stück heisst Arise. Und er kommt auf Macho Music dann nächsten Mal raus. Freut mich doch ganz fest an. Du hörst SRF Virus. Das ist Liquid Times Thema von der heutigen Episode Mentlix Electronic. Du merkst, ich bin ein bisschen so ganz nah auf der Brand. Das liegt aber auch daran, weil vor dem Studio die Sonne schoren immer irgendwie von allein wieder runtergehen und irgendwie ist es ein bisschen creepy. Naja, dann hat das Spiel, da kriegen wir das auch in den Griff und wir kümmern uns natürlich um das fantastische Warm-up von der Elektronik. Und das bin ich, wie gesagt, zuständig. Hintergrundinfos zu der Show auf srf.ch/mentlix Podcast Playliste. Alles bekommst du natürlich auf iTunes oder auf die Virus ab. mit dabei. Das sind EANP, das steht für Ezekiel Arias. Und der zweite ist hier Nicolas Petraka. Die haben eben das Projekt gegründet und sind im Moment super erfolgreich. Der Track kommt in einer Woche raus auf dem holländischen Manuel Label und das DJ-Feedback. Und nicht nur Misse, es sind wirklich fulminant. John Digwood, aber auch Hot Sins 82, alle spielen den Track auf und ab. Zu Recht, Aira heißt er. das Thema von der heutigen Episode Mentalix Electronic. Und genau das los ist jetzt. Es ist elektronische Musik und ich bin der Mentalix. Macht ein bisschen, aber. So, heute mit brandneuen Sounds, unter anderem von Jumelel und dem Herr hier aus Weißrussland, genauer gesagt aus Brest, unter Dmitri Malosch. Der ist inzwischen beim Nick Baron auf Hope Recordings gelandet und das hier ist seine brandneue Scheibe. Und zwar 27.02. Vielleicht unser Geburtsdatum, wer weiß, kein Plan. Aber was wir sicher wissen, dass morgen jetzt oben für mich einer der grössten DJs überhaupt wieder mal das Clubland Schweiz besucht, nämlich der legendäre Bedrock-Chef, der John Digweed. Zusammen rockt er mit Anja Schneider als Hive-Club und was, wie, wo und sonst und überhaupt passiert, das erfährst du jetzt und genau hier. SRF Virus Mental X Club Selection. Also über allem anderen natürlich der John Digweed im Hive zusammen mit der Anja Schneider morgen so. Aber du kannst natürlich auch gehen, sagen wir mal Tech House Sound los mit einem super hohen Schweizer Niveau. Und zwar in der Herd 3, ebenfalls in Zürich, sind morgen so ein Fett Sushi am Start. Und Unterstützung bekommen wir von Jonas Ratzmann. Im Space Monkey gibt es morgen so ein feinste Techno von Barham und Progressive House und stellenweise ein bisschen Transiger Sounds und zwar von Two Suspect. Von denen habe ich erst gerade mal einen neuen Track vor 2-3 Wochen dir im Feature vorgestellt. Du kannst natürlich auch morgens oben in Bern im Ausgang und dort gibt es natürlich das Kornhaus Forum Pick and Dan. Spielen morgens oben ein Back-to-Back-DJ-Set. Es sind spanische Techno-DJs und super, super straight und einen toughen Sound haben sie. Zu guter Letzt haben wir noch morgens oben in Basel den Nordstein-Club und naja, eigentlich können sie euch schon in ihr Bett im Land aufstellen. Monika Kruse ist wieder einmal da. Und naja, ist sie vielleicht doch ein bisschen zu viel, so sagen wir mal, in den letzten 4-5 Jahren da gesehen. Ich schätze etwa noch 5'000 Mal. However, Monika Kruse und sie macht das sicher ganz gut morgen so im Nordstern. Deep up. nämlich Liquid Times, hat der heutigen Episode Mentalix Electronic natürlich auch einen Namen gegeben. Es sind drei wirklich wahnsinnige Tracks, die ich bis jetzt gespielt habe. Und irgendwie mag es wahrscheinlich in der Elektronik am Legen. Alles, was irgendwie mit HU anfängt und der Elektronik hat, ist äußerst gut. Gut, das Wort selber ist schon mal ziemlich geil. Aber dann haben wir bei Jumilan und natürlich das hier. Und da haben wir einen Shake-Klassiker von YouMate. Und zwar Schiller mit der Ruhe. Sandwaves heisst der Track, produziert von Black Aid. Der kommt aus Ägypten und der Track ist erschienen bei Nick Warren of Hope Recordings. So, mit dieser Nummer sage ich tschüss und ciao. Ich freue mich, wenn du auch am nächsten Freitag ab der 7. wieder einschaltest, bin ich natürlich wieder live im Studio, hinter den Turntables, am Mikrofon und im Studio generell am Umeinander tanzen. Die heutige Sendung kannst du in einer guten Stunde gratis downloaden oder gehst einfach auf srf.ch/mentlix. Dort findest du Playlisten und dann eben auch den Podcast, sprich die Sendung zum Dreilosen. Selbstverständlich bekommst du die heutige Sendung auf iTunes. Du machst iTunes auf, gehst oben rechts, ist es genau, Mentlix ein. Und selbstverständlich kriegst du mich auch auf der SRF-Virus-App. So, jetzt hoffe ich, dass das Wochenende noch so sonnig bleibt. Gut, morgen oben stecke ich sowieso in einem düsteren Club. Digi, John Dick wieder morgen jetzt oben im Hive. Wenn du noch nie gehört hast, sehr, sehr empfehlenswert. Und vielleicht sehen wir uns im Club, wer weiß. Und sonst hören wir uns sicher am nächsten Freitag ab der 7. Kommt gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.